You know, I got saved in worship. Ich wurde errettet in der Anbetung, im Lobpreis. Everybody was, I was actually on a youth camp. Ich war auf so einem Jugendcamp. Everybody was lifting up their hands, worshiping God. Alle Leute haben ihre Hände erhoben, haben Gott angebetet. And I just got honest with God. Und ich wurde so ehrlich mit Gott. I said, Lord, I believe in you. Ich habe zu ihm gesagt, Herr, ich glaube an dich. But I can't see you and I don't know you. Aber ich kann dich nicht sehen und ich kenne dich nicht. It's very hard to sing to somebody I can't see and I don't know. Es ist so schwer zu jemandem zu singen, den man nicht sehen kann und den man nicht kennt. And in my childlikeness, I guess I was just 13, 12 years old. Ich war erst 12, 13 Jahre alt und mit meiner Kindlichkeit, I said, Lord, help. Habe ich zum Herrn gesagt, Hilfe. And you know, right there in worship, God, He made himself real to me. Und da in der Anbetung hat Gott sich mir real erwiesen. Suddenly I knew who I was talking to. Plötzlich wusste ich, zu wem ich spreche. And the Bible talks about the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Und die Bibel spricht von dem Geist der Weisheit und Erkenntnis in der Erkenntnis von ihm, in der Offenbarung über ihn. That Holy Spirit lighting up the eyes of our understanding. Der Heilige Geist, der die Augen, die inneren Augen erleuchtet. It's this connection Jesus demonstrated with the Father as he walked on the earth. Und es ist diese Verbindung, die Jesus gezeigt hat, als er auf der Erde gegangen ist, seine Verbindung zum Vater. He'd stand in front of Lazarus's tomb and say, "Father, I know that you hear me." Er stand vor dem Grab von Lazarus und hat gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. But for their benefit, I'll just say it out loud. Aber um ihretwillen werde ich es laut aussprechen. He had this real connection. Er hatte diese echte Verbindung. It's a dynamic connection God wants us to have every time we approach him in worship. Und es ist diese dynamische Verbindung, die Gott möchte, dass wir haben jedes Mal, wenn wir in der Anbetung sind und auch sonst. Jesus said in John 4 that the Father's looking for worshipers who worship him in spirit and in truth. Und in Johannes 4 sagt Jesus, der Vater schaut aus nach Anbetern, die ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Which means that he will give his Holy Spirit of wisdom and revelation in order so that we can authentically respond to him. Es heißt, dass er uns den Geist der Weisheit und des Verständnisses der Offenbarung gibt, damit wir ihn authentisch anbeten können. And so every time you come to him, und jedes Mal, wenn wir zu ihm kommen, you can get honest with him. Da kannst du ganz ehrlich mit ihm sein. And say, God, I'm not content just singing songs. Und du kannst ihm sagen, Herr, ich bin nicht damit zufrieden, einfach nur Lieder zu singen. I need a fresh revelation. Ich brauche diese frische Offenbarung. So that I can be provoked to true worship. Damit ich fähig bin zur wahren Anbetung. God never expected you to go through the motions. Und Gott hat nie von dir erwartet, dass du nur praktisch dem Protokoll nachgehst. He wants to give you a fresh gaze of his love for you. Er möchte dir ein frisches Strahlen von seiner Liebe geben. So that your heart can truly respond. Damit dein Herz wirklich darauf antworten kann. I believe this is what God wants to do for you right now. Und ich glaube, dass es das ist, was Gott gerade jetzt für dich tun möchte. You know, there is a heavenly language that unites us all. Das gibt so eine himmlische Sprache, die liebt er. We can pray with the Spirit and pray with our minds. Wir können mit unserem Verstand beten, wir können im Geist beten. And if you have a prayer language, und wenn du so eine Gebetssprache hast, or even if you don't, und vielleicht wenn du sie auch noch nicht hast, would you take a few minutes with me just to seek his face? Lass uns zusammen ein paar Minuten nehmen, einfach sein Angesicht zu suchen. Let's connect with him deep to deep. Lasst uns mit ihm verbinden, tief, von die Tiefe ruft der Tiefe zu. Let's sing together in the Holy Spirit. Lasst uns zusammen im Heiligen Geist singen. And not just go through the motions. Und nicht einfach nur singen. But actually look with an expectation to find. Schau aus mit einer Erwartung, ihn zu finden. Will you come with me? Let's go. Komm, lass uns. Mokes! Herr, wir lieben dich so sehr. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Yeah, Jesus, come on, tell him. Wir lieben dich, say thank you. We say thank you, Jesus. Wir sagen danke, Jesus. How lovely you are. Ich liebe dich. Ich liebe, wie du bist. Isn't he wonderful? Ist er nicht wunderbar? Oh, how he loves you. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. It's such a privilege to be here with Steve Swanson. Es ist so ein Privileg, heute hier zu sein mit Steve Swanson. We are going to have such a wonderful weekend. Wow. Wow. Well, if you'd like to, you can take your seats. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch hinsetzen. You know, from the minute you begin to play, von dem ersten Moment, wo du angefangen hast zu spielen, it's just a freedom here. It's so delightful. Es ist einfach so ein Frieden, ja. It's er hat so gesagt, beautiful. Er hat fast auch so sehr geweint, fast geweint, hat er gesagt. Wow, wow, wow. Hello, friends. Hallo, Freunde. It's so wonderful to be here. Es ist wunderbar, hier zu sein. This is my handsome husband. Das ist mein gut aussehender Ehemann. 34 years. Wir sind schon 34 Jahre verheiratet. And I could get used to ministering with also you. Also ich könnte mich daran gewöhnen. It could be a lot of fun. Halleluja. Das ist sehr viel Freude hier. I want to say thank you so much to Pastor George and Irina. Also vielen herzlichen Dank für Pastor Georg und Irina. It's such a joy to be with them. Es ist so eine Freude, bei euch zu sein. They're actually such great friends. Sie sind so großartige Freunde von uns. I get energized and inspired whenever I'm around them. Immer wenn ich um sie herum bin, werde ich neu inspiriert und bekomme neue Energie. So, welcome. So, willkommen. It's very fun to be here. Es ist Halleluja. Einfach, es ist große Freude, hier zu sein. Ula, Papa. I'm happy already. Ich bin jetzt schon fröhlich. You know, in his presence there's fullness of joy. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. It's true. Es stimmt, oder? We're going to talk a little bit about how much he loves you tonight, and you're going to get very happy. Und wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, wie sehr er dich liebt, und du wirst sehr viel Freude haben. It is great news for you. Es ist eine gute Botschaft für dich. You know, I like it when people talk back to me. Ich mag's, wenn die Leute mir antworten. So if there's anything I say that like you feel like, yay, that's good. Also wenn irgendwas so eine Reaktion hervorruft bei euch. Feel free to shout out or dann jump up. Seid frei aufzuspringen und auszurufen. Then at least I know that you're understanding me. Dann weiß ich wenigstens, ihr versteht mich. Amen. Germans can do it. Die Deutschen können's. Yeah, hallelujah, I appreciate it. Ich mag das. Oh, wonderful, wonderful. Well, before I jump in, I have a few books here. Bevor ich anfange mit der Predigt, ich habe hier ein paar Bücher. This was my first book, Living in the Miraculous. Das ist mein erstes Buch im in Wundern leben oder mit Wundern leben. How God's love is expressed through the supernatural. Wie Gottes Liebe sich ausdrückt durch das Übernatürliche. It's a little bit about how I stepped into the ministry of healing. Da geht's ein bisschen drum, wie ich in diesen Heilungsdienst hineingekommen bin. This one is From Wilderness to Wonders. Das heißt, can I see it again? Von der Wüste zu den Wundern. Which is what to do when you have a prophetic promise. Was du machst, wenn du eine prophetische Verheißung hast. And you haven't yet seen the fulfillment of that promise. Und du hast die Erfüllung dieser Verheißung noch nicht erlebt. You know, because prophecy is not inevitability. Weil Prophetie, es heißt nicht, dass das immer ganz sicher eintritt. It's an invitation waiting for your response. Es ist eine Einladung, die darauf wartet, dass du eine Antwort gibst. And the Bible talks about ways we can partner with God to see those promises fulfilled in our lives. Und die Bibel spricht davon, wie wir in eine Partnerschaft eintreten können und dann sehen können, wie Gott seine Verheißungen in unserem Leben wahr macht. So this has testimonies and stories about how God has led me to partner with his promises. Und das sind die Geschichten und die Wunder, wie Gott mich dazu gebracht hat, in diese Partnerschaft hineinzutreten. And this one's called Life with the Holy Spirit. Das heißt das Leben mit dem Heiligen Geist. How to enjoy fellowship with the Holy Spirit. Wie wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist genießen können. You know, we were called to have a genuine relationship. Wir sollen eine echte Beziehung haben. Relationships means you can have conversation. Und Beziehung heißt, dass du auch sprichst, also antwortest. So this is what a little bit about what it looks like to have fellowship. Da geht's ein bisschen drum, wie es aussieht, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. This one is fun. It's called Speak Life. Das heißt, sprich das Leben aus. How to partner with God with your words. Wie du Partner bist von Gott durch deine Worte, die du aussprichst. You know, the Bible says life and death are in the power of the tongue. Die Bibel sagt, Leben und Tod liegen in der Kraft der Zunge. And you and I were created in the image of God. Und du und ich, wir sind erschaffen worden im Ebenbild Gottes. And the Bible says God calls those things that be not as though they are. Und die Bibel sagt, dass Gott die Dinge hervorruft, die noch nicht sind, als seien sie schon. You know, you can start making declarations about things that are not as though they are. Du kannst schon Dinge proklamieren, die noch nicht sind, als wären sie schon. I have seen God do extraordinary things. Ich habe gesehen, wie Gott ungewöhnliche Dinge vollbracht hat. As I started to make declarations. Während ich diese Proklamation gemacht habe. You know, I remembered years ago, I developed a vocal nodule. What is that? A nodule on my also vocal cords. Ich hatte vor ein paar Jahren so Schwierigkeiten mit den Stimmbändern. I was singing to him. I would lead worship. I would preach. Ich habe Lobpreis geleitet, ich habe gepredigt. And then I'd prophesy and pray for people over loud music. Und ich habe prophezeit über Leute, während laute Musik gespielt hat. And I damaged my voice. Und habe ich dadurch meine Stimme ruiniert. And it, you know, the doctor was like, I had to look through a tube through my nose. Und der Doktor hat mir durch so Schläuche in der Nase geschaut. He's like, oh, you have a nodule. Oh, das ist ganz schrecklich, ihre Stimmbänder. And I couldn't sing. Ich konnte nicht mehr singen. I could hardly speak properly. Ich konnte fast nicht mehr sprechen. And I talk like this. Dann habe ich so geredet. And it would hurt. Und es hat auch wehgetan beim Sprechen. And the Lord challenged me. Und der Herr hat mich herausgefordert. To start making a declaration. So eine Proklamation zu machen. So I'd wake up in the morning. So bin ich morgens aufgewacht. And I'd say, I have a beautiful singing voice and my voice is strong and clear. Und habe ich gesagt, ich habe eine wunderschöne Singstimme und meine Stimme ist klar und schön. And it would hurt to speak. Es hat weh getan zu sprechen. But I began to decide I'm going to call those things that be not as though they are. Aber ich habe mich entschlossen, die Dinge ins hervorzurufen, die noch nicht sind, als seien sie schon. So for 3 months I was saying I have a beautiful singing voice and my voice is strong and clear. 3 Monate lang habe ich gesagt, ich habe eine wunderschöne Singstimme und meine Stimme ist schön und stark. You know, if you don't quit, you win. Und wenn du nicht aufhörst, dann gewinnst du. And one day I just woke up and it was gone. Und eines Tages bin ich aufgewacht und zwar einfach weg. So you can partner with God with your words. Du kannst durch deine Worte in Partnerschaft mit Gott eintreten. We often speak words that are really destructive and negative. Wir sprechen oft negative Worte oder Worte, die zerstörerisch sind. But I tell you, faith will follow as you start to make declarations that agree with God. Und ich sag dir, dass der Glauben folgen wird, wenn du anfängst, diese Proklamation zu machen, mit Gott übereinzustimmen. I lived a long time, so I read a lot of books. Ich bin schon ein bisschen älter, deswegen habe ich schon viele Bücher geschrieben. This one is supernatural freedom. Das heißt übernatürliche Freiheit. What it feels like to walk free from condemnation and fear. Wie sich anfühlt, frei von Verdammnis und Furcht zu leben. To walk free from shame and guilt and condemnation. Frei von Scham und sich schuldig fühlen, Verdammnis zu leben. What does it feel like to not feel guilty? Wie fühlt es sich an, sich nicht schuldig zu fühlen? You know, a lot of us live in the hangover of our guilt. Viele Leute leben praktisch mit so einem Kater, von dem sich ständig schuldig zu fühlen. We've repented. Wir haben Buße getan. We believed we receive his grace. Wir haben geglaubt, wir haben seine Gnade empfangen. But still let ourselves sort of walk around in the feeling of shame and Aber guilt. Doch sind wir doch laufen wir immer noch mit diesem Gefühl der Scham umher. Anybody relate to that? Kann sich da jemand mit identifizieren? Remember how we're making noise? When I speak, weißt yeah. du, thank you. Also erinnert euch dran, yes. reagieren. Yeah. Okay, you gotta help me. Ihr müsst mir hier helfen. I'm not a TV. Ich bin nicht im Fernsehen. We are interacting here. Wir okay? sind hier eine Interaktion. Good, good, good. Thank you. Anybody relate to feeling like walking around with this feeling of being unworthy and shame? And kennt es jemand, dieses Gefühl zu haben, sich unwürdig zu fühlen oder Scham zu empfinden? You know, the enemy and religion will teach you that yeah, that's how you're supposed to live. Und der Feind und Religiosität, die werden dir sagen, so musst du leben. But the Bible says it's the righteous that are as bold as lions. Aber die Bibel sagt, der Gerechte ist kühn wie ein Löwe. And I'm speaking in the country where the revelation about justification by faith really came forth. Und ich spreche jetzt in dem Land, wo diese Wahrheit, wir sind gerechtfertigt durch Glauben allein zum ersten Mal von Gott ausgesprochen wurde durch Luther. You know, we've been justified not by our works, but by the goodness of God. Wir werden nicht gerecht gemacht durch unsere Werke, sondern durch die Güte und die Gnade Gottes. But I think a lot of us need to adjust our belief, our faith, so that we can experience the freedom of that righteousness. Und viele von uns, wir müssen uns da angleichen, dass wir diese Freiheit der unsere Gerechtigkeit in Christus erleben können und fühlen. Who needs that one? Wer braucht das Buch? Someone can come and get Jemand it. Darf sich das jetzt abholen, der Erste, der schnell genug There ist. There you go, sweetheart. God bless you. And this one is double for your trouble. Das heißt ein doppeltes Maß für all deine Schwierigkeiten. Learning what it looks like to exchange your trouble and your pain for the double recompense of God. Wie du deine Schwierigkeiten und deine Sorgen und Nöte eintauschen kannst gegen den doppelten Segen vom Herrn. Just like we exchange Australian money for euros. Genau wie wir australisches Geld gegen Euros eintauschen. Now there's a lot of things that we experience that are not part of the kingdom of God. Viele Dinge, die wir hier in der Welt nicht erleben, viele Dinge, die wir erleben, sind nicht Teil des Königreiches Gottes. Disappointment. Enttäuschung. Shame. Scham. Dishonor. Keine Ehre haben. The Bible says in Isaiah 61 verse 7. In Jesaja 61 Vers 7 steht: For your former shame, pain and disgrace, I'll give you double recompense. Für deine frühere Scham und dein Zerstörtsein gebe ich dir den doppelten Anteil meiner Gnade. That's a really good exchange rate. Das ist ein wirklich guter Umrechnungskurs. So this teaches you how to exchange those things in faith for his double recompense. Dieses Buch lehrt dich, wie du im Glauben Wiederherstellung, doppelte Wiederherstellung eintauschen kannst. So praise the Lord, they are available. I'm going to give these to Irina because she asked. There you go. Irina, God bless you, my friend. Herr segne dich, meine Freundin. Praise the Lord. Daddy, we love you. Papa, wir lieben dich. Yes, we do. Ja, wir tun es wirklich. Thank you for your love for us. Danke für deine Liebe für uns. Thank you for forgiving us. Danke, dass du uns vergibst. Thank you for your kindness. Für deine Freundlichkeit. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. We love you. Wir lieben dich. Hooray. Hooray. Don't you get happy just lifting up your eyes to him? Freust du dich, wenn du deine Yay. Augen zu ihm erhebst? Thanks, God. Dankeschön. Praise the Lord. Hey, I would like to show you a testimony. Ich möchte euch ein Zeugnis weitergeben. We put lots of these testimonies on Instagram. Wir haben viele von den Zeugnissen auf Instagram gestellt. To try to encourage people to Leute zu ermutigen. That Jesus is the same yesterday, today and forever. Um zu sagen, dass Jesus der gleiche war gestern, heute in alle Ewigkeit. But you know, Your testimony is the opportunity for someone else to get faith to receive in the same way. Und dein Zeugnis verursacht Glauben in einer anderen Person, damit sie das gleiche Wunder erleben kann. So, Ähnliches. I'd like to show you a testimony from a meeting we did recently in California. Ich möchte ein Zeugnis weitergeben, was ich neulich in Kalifornien erlebt habe. By the way, I am not American. Ich bin nicht Amerikanerin. I am Australian. Ich bin Australierin. Hallelujah. Praise the Lord. It's wonderful to be here in your beautiful country. Es ist wunderbar, in eurem schönen Land zu sein. We've been enjoying seeing the autumn leaves and the beautiful colors. Wir genießen das so, dieses Laub, das sich verfärbt, zu sehen. It's so beautiful. Es ist so wunderschön. Wir sagen, glaube auch Indian Summer, and we got oder? To do a little drive through the Black Forest. Und wir sind ein bisschen durch den Schwarzwald gefahren. And it's like a whole forest of real Christmas trees. Und es ist wirklich ein ganzer Wald voller Weihnachtsbäume. We don't have that in Australia. Das haben wir in Australien nicht. And we don't really have the changing leaves. Und wir haben auch nicht, dass das Laub sich so verfärbt. So it's like a storybook. Your whole country is like a storybook. Also es ist wie so ein Märchenbuch, euer Land. It's very beautiful. Es ist wirklich sehr schön. Hallelujah. But I was ministering in California. Also ich habe gedient in Kalifornien. And I'll let you have a look at this, then maybe you can translate. Or I'll tell them about it first. So there was a lady there who'd had a very bad accident. Da gab's eine Frau, die hatte einen sehr schlimmen Unfall gehabt. And she had severely damaged her shoulder. Sie hat ganz schrecklich ihre Schulter verletzt, zerstört. Her hip and her knee. Ihre Hüfte und ihr Knie. And she had severed her bicep muscle. Und sie hat den Bizeps verloren. And oder beziehungsweise der war halt zerstört. So when they were operating to try and fix the shoulder, und als sie operiert haben, um die Schulter wieder zu they saw that the bicep muscle was dead. Haben sie gesehen, dass der Bizepsmuskel tot war? So they had to surgically remove that muscle. Dann haben sie also in dieser OP diesen Bizepsmuskel entfernt. So she had an indent where the muscle was. Dann hat man was reingetan? And she so she could only lift this way, but she couldn't lift this way. Also sie konnte nicht mehr so heben, sie konnte nur noch so heben. I had a word of knowledge. Ich hatte ein Wort der Erkenntnis. About someone that God was healing their shoulder. Dass jemand da ist, dessen Schulter gerade geheilt wird. And I felt like I was pointing up at the balcony. Ich habe so Richtung da oben gezeigt. Someone in the balcony got their shoulder healed. Jemand auf der Empore bekommt die Schulter geheilt. But this lady, she was downstairs and she thought, I'm going to take it too. Und die Frau saß aber unten und sie hat aber gesagt, ich nehme das Wort auch für mich. And so she started moving her shoulder and realized, wow. Dann hat I'm sie healed. Ihre Schulter bewegt und plötzlich konnte sie es bewegen. And then there was a word about a hip. Und dann kam noch ein Wort bezüglich einer Hüfte. And she thought, I'm going to take that too. Hat sie gesagt, das nehme ich auch. And she got her hip healed. Und ihre Hüfte wurde geheilt. But then she was in a bit of shock. Aber dann war sie so richtig in so einem Schockzustand. Because her arm felt fat. Weil ihr Arm fühlte sich so fett an. And she started feeling down the muscle. Und sie hat da plötzlich Muskel gespürt. And she realized she suddenly had a new bicep. Und sie hat festgestellt, sie hat einen neuen Bizeps bekommen. Amazing. Gewaltig. Hallelujah. Wow, God. There was no word of knowledge about a bicep. Also über den Bizeps hatte ich kein Wort Erkenntnis. So you don't have to have a word of knowledge to get healed. Also du brauchst auch nicht ein spezifisches Wort der Erkenntnis, um geheilt zu werden. You can just know that he wants to heal you. Du kannst einfach das nehmen, dass just Gott dich heilen möchte. Just take it. Du nimmst es einfach. Yes. Oh, I love these people. Ich liebe diese Menschen hier. This is going to be a lot of fun. Das wird sehr viel Spaß machen heute. Then she didn't testify though, because she was in so much shock. Aber an dem Abend hat sie nicht mehr Zeugnis gegeben, weil sie war in so einem Schockzustand. So the next morning she actually was lifting a 20-pound weight. Und am nächsten Morgen hat sie es probiert mit der 20-Kilo-Hantel oder Gewicht. And she came the next night and had to share her testimony. Und am nächsten Abend kam sie und hat ihr Zeugnis gegeben. So I'll let you see that. Ich habe da eine Aufnahme von. Thank you guys. bitte abspielen. Ich muss euch von dem wunderbarsten, schöpferischsten Wunder erzählen, das letzte Nacht geschehen ist. Das ist Sandy. Sie hatte keinen Bizeps. Er war tot. Er wurde 2017 chirurgisch entfernt. 2017 hatte ich ein katastrophales Ereignis in meinem Klassenzimmer, bei dem meine Rotatorenmanschette durchtrennt wurde, mein Labrum in der Hüfte durchtrennt wurde, mein Bizeps, der vordere Teil meines Bizeps, war ebenfalls durchtrennt und tot. Also mussten sie ihn aus meinem Körper herausschneiden. Letzte Nacht rief Catherine Rotatorenmanschetten und Schultern auf. Hier drüben ist auch jemand. Du hattest eine Schultersteife. Du konntest deine Schulter nicht richtig heben. Heb deinen Arm hoch. Der Geist berührt dich. Ich bewegte meinen Arm. Kein Knacken, nichts. Alles funktioniert. Volle Bewegungsfreiheit. Super, oder? Und sie betet und sagt, oh, und Hüften. Und ich dachte mir, dann nehme ich mein Labrum auch gleich mit. Nehme ich auch. Also gehe ich nach Hause. Heute Morgen schmerzfrei, voll beweglich. Aber mein Arm fühlt sich dick an. Ich dachte, was in aller Welt. Ich fange an, das hier zu machen, komme bis hier hoch und denke mir, da ist ja tatsächlich ein Bizeps in diesem Arm. Ich werde euch jetzt den Unterschied zeigen. Deine Hüfte, Schulter, Knie ist es. Ich kann rennen und ich kann springen. Wow. Wow, God. I hope that translated all right. Ich hoffe, es ist gut übersetzt. Is it all right? A little bit funny. Praise the Lord. Hallelujah. But at least you got to see the one, the bicep God gave her was bigger than the one other one she had. Also das, der Bizeps vom Herrn war eindeutig größer als wie ihr vom anderen Arm. She said, God gave me that. I'll have to work on the other one. Jetzt muss ich im Fitnessstudio den anderen noch ein bisschen trainieren, dass es passt. Hallelujah. All right. Mighty God, we give you all the glory. Mächtiger Gott, wir geben dir alle Ehre. Hallelujah. All right, let's have a look at the Bible. Lass uns die Bibel aufschlagen. Do you love the word of God? Liebt ihr das Wort Gottes? I tell you, every day there is something in the Bible for you. Jeden Tag ist da was in der Bibel für dich. You know, it's God has hidden blessing and treasure for you in the scripture every day. Gott hat verborgene Schätze für dich vergraben in seinem Wort. The Christians read their Bibles every day. Und die Christen, die lesen ihre Bibel jeden Tag. And it's not just a religious duty. Und es ist nicht nur so eine religiöse Pflicht. He has something fresh bread for you personally. Every day in there. Hat jeden Tag frisches Brot für dich persönlich da drin vergraben. All right, praise the Lord. Preist dem Herrn. Let's have a look at 1 John. Lass uns 1. Johannes aufschlagen. Then I could have 1 John for dessert every night. Also ich kann als Dessert jeden Abend 1. Johannesbrief lesen. It's so good. Es ist so wow, gut. Delicious. Es ist einfach köstlich. Praise the Lord. All right. Verse 16. Which chapter? Excuse me. Where am I? 1. Johannes. I think it must be 1 John 3. Let me 1. Have Johannes my Bible. 3. Yeah. I think that's right. And then verse? Let me see. Sorry. Thank you, Tom. Rakabahasa, magnificent God, let me make sure I get this right for you, because the Bible is a blessing. Weil die Bibel ist ein Segen. Hallelujah. All right. Have you got your Bibles? Habt ihr eure Bibeln dabei? If you're looking on your phone, wenn du auf deinem Handy guckst, then don't go looking at the notifications, okay? Dann schau dir jetzt nicht die on the messages. Ah, okay. Ach, there's only problem with also wenn du jetzt aufs Handy guckst, dann guck jetzt nicht deine WhatsApp oder sonstige Nachrichten an. Right? Also das Problem, was du mit dieser Bibel hast, dann ist, dass du abgelenkt wirst. This is my little travel Bible, so I'm have to like. This is I have glasses. You want my glasses? Yes, thank you. Ich habe eine Lesebrille. Ich wusste nicht, ob ich sie brauche. This is very big, but this is just very small. Fantastic. God bless you. Ja, der Herr segne mich. Wow. It is 1 John 3. Aber das, ja, 1. Johannes 3. Es ist sehr klein geschrieben, Ihre Bibel. 1. John 3:16. Also 1. Johannes 3:16. We gonna have a good time. Wir zwei haben eine gute Zeit zusammen. Are you ready? Wie seid ihr bereit? And we have known and believed the love that God has for us. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass ja, Moment, da bin ich falsch. Doch, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. God is love. Ah, it's four. So what is this? Bist du sicher? First John 4. Kann die Technik mal gucken? I'm sorry. It's not coming up or? Ja. Okay. Also ich habe jetzt die Schlachterübersetzung, weil ihr auch die Schlacht habt. 3:16. That's right. And we have known and believed the love that God has for us. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. God is love. Gott ist Liebe. And he who abides in love abides in God and God in him. Und wer in Gott bleibt, bleibt in der Liebe und Gott bleibt in ihm. It's 4:16. Okay. Sorry. Did you get the scripture yet? Not yet. Hallelujah. Praise the Lord. I need those glasses again. 4:16. No, you got it? Have you got the right? Have we got the right verse now? He says it's 4:16. Erster Johannes 4:16. Sorry, everybody. It's about God's love. Yeah. Wir wissen wenigstens. Wir prüfen alles. All right. Praise the Lord. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. That's better. Hallelujah. Das ist sehr viel besser, ja. Ja. Have you known and believed the love that God has for you? Habt ihr erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott für euch hat? You know, a lot of us know about it. Viele von uns, wir wissen oder wir haben davon gehört, über diese Liebe. And intellectually agree with it. Und intellektuell stimmen wir damit überein. But have you known and believed? Aber hast du wirklich erkannt, the love that God has for you? Hast du erfahren, die Liebe, die er für dich hat? It's a question. Das ist eine Frage. Ja. Yeah. Fragezeichen. Because God doesn't want you just to know about it. Weil Gott möchte nicht nur, dass wir was drüber gehört haben. He wants you to know it. Er möchte, dass du es kennst. And believe it. Und dass du es glaubst. He wants us to know and believe the love that God has for us. Er möchte, dass wir die Liebe kennen und erfahren, die er für uns hat. You know, I remember when I was a high school teacher. Ich erinnere mich, als ich ein Highschool-Lehrer war. For a minute, really, I only taught also, for ganz kurz, a short time. Eine sehr kurze Zeit. But I got a job at a Christian school. Ich habe in einer christlichen Schule habe ich eine Arbeit bekommen, eine Arbeitsstelle. And during the orientation, they said, "Take a piece of paper." Und während der Orientierungsphase habe ich gesagt, nehmt ein Stück Papier. And go and ask the Lord what He wants to say to you. Und frag den Herrn, was er dir sagen möchte. And I took my piece of paper and my pencil. Und ich habe das Papier genommen und meinen Stift. I said, "Okay, God." Habe ich gesagt, okay, Gott. Talk to me. Sprich zu mir. You can tell me anything. Du kannst mir alles sagen. Cut me deep. Gib's mir richtig tief. I want to know you. Come on, I want to know what you want to say to me. Ich möchte wirklich wissen, was du zu mir sagen I'm möchtest. Open. Ich bin offen. Speak to me, God. Sprich zu mir, Gott. And I heard him say this. Und ich habe gehört, dass er zu mir sagt. I love you. Ich liebe dich. I was like, yeah, I know. Ja, ich weiß das. Yeah. No, but seriously. Aber jetzt mal ernsthaft. Like, no, really, I really want to hear what you want to say. Ich möchte wirklich hören, was du mir sagen möchtest. I love you. Ich liebe dich. Yeah, I know. Ja, ich weiß das. Everybody knows Jeder that. Jeder weiß das. Jesus loves me, this I know. Jesus liebt mich, das weiß ich. No, but really, God. Aber jetzt wirklich, Gott. Please, bitte. I need you to talk to me. I really do want to change. Ich möchte mich wirklich verändern. Come on, I know there's a lot of things I gotta fix. Ich weiß, da sind viele Sachen, die musst du noch reparieren an mir. Bitte rede zu mir. I love you. Ich liebe dich. And for 15 minutes, I heard 3 words. Und 15 Minuten lang hörte ich diese 3 Worte. How good was it that we have to sing in German? Wie gut war es, dass wir es auf Deutsch gesungen haben? I'm very impressed also, with your German, du bist wirklich Steve. Erstaunlich, ja. But I had to go back to the group and tell them what God had said to me in 15 minutes. To the Greek? To the group. Ach so, ich musste zu der Gruppe zurückgehen und musste ihnen dann sagen, was Gott mir gesagt hat, 15 Minuten lang. And I was the Pentecostal. Ich war doch der Pfingstler. You know, I was like, this is pretty lame. Das ist ein bisschen lahm, die Erkenntnis. This is all I'm hearing. Das ist alles, was ich höre. But I didn't realize they were the three words I needed to hear more than anything. Aber mir war nicht klar, dass das die drei Worte sind, die ich mehr als alles hören musste. I came from a very dysfunctional childhood. Ich kam aus einer sehr schrecklichen Kindheit. As so many people have. Und viele Leute, denen geht's ebenso. Abuse, rejection, abandonment. Du hast du bist verlassen worden, du bist missbraucht worden. But I found God. Aber dann habe ich Gott gefunden. Thank God he rescued me. Dank sei Gott, dass er mich errettet hat. But I still had this mentality that God, you know, he was always a little bit annoyed with me. He was a little bit annoyed with me. Ich habe immer gedacht, dass Gott ein bisschen ärgerlich ist mit mir. You know, he loved me because he had to, because he's God. Er hat mich geliebt, weil er musste das ja, weil er ja Gott ist. But really, he probably was just like a little frustrated with Aber me. Aber im tiefsten Innern habe ich gedacht, er sei frustriert mit mir. This was my belief. Das habe ich wirklich geglaubt. And you know, God was trying to tell me. Gott hat versucht mir zu sagen. That his love was so much better than I understood. Dass seine Liebe so viel besser war, als ich es je verstanden habe bis dato. You know, if you are believing that God just always wants to correct you, wenn du immer glaubst, dass Gott dich disziplinieren möchte oder korrigieren möchte, God does discipline us. Natürlich diszipliniert uns Gott. Like it's real. Weil das muss er manchmal. But if you know in my relationship with my husband or my children. Aber in meiner Beziehung mit meinem Ehemann oder meinen Kindern. If my expectation was always that he wanted just to correct me. Also meine Erwartung war immer, dass Gott mich korrigieren möchte. That wouldn't be very healthy. Und das ist für eine Beziehung nicht so gesund. Remember, you're reacting and responding to me. Jetzt schau mal, wie ihr auf mich reagiert. So that I know that you're understanding, right? Damit ich weiß, ihr versteht mich. Can you imagine, as a child, if your only expectation of your parents all the time was just correct me? Also stell dir vor, als Kind, wenn das einzige, wie deine Eltern auf dich reagiert haben, immer nur Korrektur war. Or if the only interaction you ever had with your spouse was for them to correct you. Oder deine einzige Reaktion, die von deinem Ehepartner kam, war Korrektur. Would that be normal? Wäre das normal? I hope not. Ich hoffe nicht. If you think it is, we're going to pray for you. Weil wenn du das denkst, dann müssen wir für dich beten. But you know, a lot of us have that perception of God. Aber viele von uns glauben, dass Gott so sei. That if we're approaching God for God to speak to us. Und wenn wir auf Gott zugehen und möchten, dass er mit uns spricht. You know, he'll always just want to correct us. Dann erwarten wir immer, dass er uns irgendwie korrigieren muss. Is that just me or are other people feeling like that sometimes? Fühlen auch andere Leute so? Because religion really teaches us that. Weil Religiosität, die lehrt uns das. But God wants us to know and believe the love that he has for us. Aber Gott möchte, dass wir die Liebe kennen und sie auch glauben, die er für uns hat. God is love. Weil Gott ist Liebe. You know, we know the scripture about love. Wir kennen die Schriftstellen über die Liebe. 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Love is patient. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. It keeps no record of wrongs. Sie erinnert sich nicht oder sie führt kein Buch über das, was du falsch gemacht hast. God is love. Gott ist Liebe. Yet we approach him expecting that he's going to remind us of all the wrongs all the time. Und doch, wenn wir ihm begegnen, erwarten wir, dass er uns ständig an unsere Fehler erinnert. That's not really knowing and believing that God is love. Das bedeutet nicht wirklich zu kennen und zu glauben, dass Gott Liebe ist. Amen. Amen. Proverbs 16:24. Sprüche 16:24. Ja. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Freundliche Worte sind wie Honig. Sie sind süß für die Seele und sie geben Gesundheit den Knochen. Also jetzt wörtlich übersetzt. Praise the Lord. God wants to speak healing words to you. Gott möchte heilende Worte zu dir sprechen. God is kind. Gott ist freundlich. God is patient. Gott ist geduldig. God keeps no record of wrongs. Gott führt kein Buch über unsere Fehler. You know, when I was writing my first book, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, I got a book contract. Habe ich einen Buchvertrag bekommen. Like a really good book contract. Ein richtig guter Buchvertrag. At the time I was not very well known. Zu der Zeit war ich noch nicht so bekannt. And I was excited about this book contract. Und ich war so begeistert über diesen Buchvertrag. And a bookseller from the publisher rang me. Und von dem Verleger hat mich jemand angerufen vom Verlag. And he started asking about what sort of things I'm doing. Und er hat mich ausgefragt, was für Dinge ich mache, was ich. And Australians don't really like to speak too much about themselves. Und die Australier mögen es nicht, sich selber so zu beweihräuchern. So I didn't really say too much. Da habe ich nicht so viel drüber erzählt, was ich mache. Then I got an email that they were canceling my book contract. Und dann habe ich ein E-Mail bekommen, dass mein Buchvertrag aufgelöst wird. I was like, I wrote back to them. Dann habe ich ihnen wieder geschrieben. I've just announced in 3 different continents on TV that my book's coming out in April. Ich habe jetzt gerade erst auf 3 verschiedenen Kontinenten im Fernsehen erzählt, dass meine Bücher rauskommen im April. And then the head of the company rang me. Und dann hat der Chef vom Verlag mich angerufen. He said, Mrs. Ruanala, we're very sorry. Mrs. Ruanala, die sind sehr, sehr, sehr betrübt darüber. We didn't know that you had been on television. Wir wussten ja gar nicht, dass Sie im Fernsehen sind. Can you tell us all the things you're doing? Können Sie uns jetzt erzählen, bitte, was Sie alles machen? And then so I told them everything I'm doing. Dann habe ich ihnen alles erzählt, was ich mache. I'm taking this really big conference. Und ich war auf dieser riesen Konferenz und ich habe das gemacht und But after the phone call, und nach diesem Anruf, oh, I felt very scared. Habe ich Angst gekriegt. I thought, oh no. Habe ich gedacht, oh nein. Pride comes before a fall. Oh, Stolz, Hochmut kommt vor dem Fall. I'm on the slippery slope of self-promotion oh, now. Ich bin jetzt dieses den schlüpfrigen Pfad God, von Selbstbeweihräucherung und um Himmels willen, wo bin ich da nur gelandet? Oh Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, promotion comes not from the east or the west, it comes from the Lord. Oh, und der Herr wird mich strafen und fürchterlich stolz, fürchterlich. I went on for like 20 minutes. 20 Minuten ging das so. Please, God, oh nein, oh Herr, oh nein, und ich und Stolz und Hochmut und. I used to be very good at repenting and very bad at receiving the grace of God. Also ich war immer sehr gut im Buße tun, aber sehr schlecht im Gnade empfangen. That is not pleasing to God. Das gefällt Gott nicht. Faith pleases God. Glauben gefällt ihm. Anyway, when I finally stopped talking, und als ich letztendlich dann aufgehört habe mit meiner Rede, God spoke to me. Hat Gott zu mir gesprochen. He said, "You're kind." Hat gesagt, du bist freundlich. I said, "What has that got to do with the slippery slope of self-promotion?" Was hat denn das mit diesem schlüpfrigen Pfad der Selbstbeweihräucherung zu tun? I didn't say anything else. Und Gott hat nichts anderes gesagt. So I had this just sit and think about that. Dann musste ich mich hinsetzen und drüber nachdenken. And this is how God is. Und so ist Gott. When we think we deserve a smack, und wenn wir denken, wir verdienen es, dass er uns so eine haut, he'll look at you and just say something healing and dann lovely schaut er dich and an kind. Und sagt was ganz Freundliches und was ganz Liebes. It doesn't seem fair. Und es erscheint uns nicht gerecht. It doesn't even feel responsible. Nicht mal verantwortlich. He seems irresponsible, in fact, how loving he is. Eigentlich unverantwortlich, dass er so mit mir umgeht. Yet he is so much smarter than we are. Aber er ist so viel schlauer wie wir. He knows it's the goodness and kindness of God that leads us to repentance. Er weiß, dass nur die Güte und die Freundlichkeit uns zur Umkehr führt. Let me read you this one. Ich möchte noch was vorlesen. This is 1 John chapter 3. Das ist jetzt wirklich 1. Johannes 3, 20. Verse 20. Vers 20. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things. Also wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. Oh, you can say hooray. Oh, Jesus. Halleluja. Praise the Lord. Preis dem Herrn. So if our heart condemns us, also wenn unser Herz uns verdammt, God is greater than our feelings. Dann ist Gott größer als unsere Gefühle. In other words, he's better than you feel like you deserve. Mit anderen Worten, er ist besser als wie du fühlst, was du deiner Meinung nach verdienst. Hooray! Hooray! Praise the Lord! Preis dem Herrn! This is happier than they seem to be. Also, ihr dürft ganz euch mehr drüber freuen. It's good news. Es ist doch, I am preaching good news right now. Ich predige heute Abend gute frohe Botschaft. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God. Und wenn unser Herz uns nicht verdammt, dann haben wir Zuversicht, uns Gott zu nahen. And whatever we ask, we receive from Him. Und was immer wir auch bitten, empfangen wir von ihm. Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Weil wir halten seine Gebote und tun die Dinge, die in seinen Augen richtig sind. But see, there's the catch. Da ist jetzt noch der Haken. I knew there was a catch. Ich wusste, da ist irgendwo ein Haken. It's only if you keep all the commandments. Ah, nur wenn ich alle Gebote halte. Yeah. Ja. Oh well. Klar. Never mind. Naja. I don't qualify. Also qualifiziere ich doch nicht. But wait. Aber warte mal. Let's keep reading. Lass uns weiterlesen. And this is his commandment. Und das sind seine Gebote. That we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another. Dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und dass wir einander lieben. Hooray. Praise the Lord. That's really happy. Das ist wirklich fröhlich. Macht mich sehr fröhlich. Halleluja. Halleluja. You see, let me read one more scripture. Ich möchte noch eine Schriftstelle lesen. I don't know if you believe me yet. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt schon glaubt. Matthew chapter 22. Matthäus Kapitel 22. Verse 37. Vers 37. Jesus said to him. Jesus sprach zu ihm. You shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and with all your mind. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. This is the first and great commandment. Das ist das erste und größte Gebot. And the second is like it. Und das zweite ist genauso. You shall love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst. You know, you are required. Das wird von dir erwartet. To believe that God loves you. Zu glauben, dass Gott dich liebt. And he says you're to love one another like you love yourself. Und du sollst einander, ihr sollt einander lieben, so wie er euch liebt. But you know, if you don't love yourself, und wenn du dich selbst nicht liebst, or if you're very critical of yourself, oder wenn du sehr kritisch mit dir bist, or always judgmental of yourself, oder dich immer selber richtest, then that's the way you're going to love everybody else. Und genauso wirst du dann auch deinen Nachbarn oder alle anderen lieben. You know, I know that we're not supposed to be lovers of ourselves. Ich weiß, dass wir nicht so in der selbstsüchtigen Ich-Liebe sein sollen. We're not to be selfish and self-centered. Wir sollen nicht selbstzentriert oder selbstsüchtig sein. But we are required to believe the love he has for us. Aber es ist, wird wirklich von uns erwartet, dass wir diese Liebe, die er für uns hat, dass wir der glauben. And if we don't allow ourselves to enter into the reality of how he sees us. Und wenn wir es nicht zulassen, dass wir in die Realität eintreten, davon, wie er uns sieht, we won't have confidence before God. Dann haben wir keine, können wir ihm nicht nahen mit Zuversicht. We won't have confidence to ask whatever we will and believe we receive it. Und dann werden wir auch nicht zuversichtlich sein, dass er uns hört und uns es gibt, worum wir bitten in seinem Namen. So we've actually got to surrender. So müssen wir uns hingeben. Our desire to try and earn his love. Wir müssen das aufgeben, unseren Wunsch und seine Liebe zu verdienen. And humble ourselves and receive what we can have no part in earning. Und wir müssen uns demütigen und wir müssen es einfach annehmen, da wo wir nichts dazu tun können. To actually allow ourselves to know and believe the love God has for us. Wir müssen es glauben, die Liebe, die Gott für uns hat, und erkennen. You know, it takes intentionally stepping into the height, the depth, the width, the breadth, the love of God that passes knowledge. Und es braucht wirklich, du musst da wirklich eintreten in diese Breite, Länge, Tiefe, Höhe der Liebe Gottes, die jedes Verständnis übersteigt. Ephesians 3, 14 to 21. Epheser 3, 14 bis 21. This ocean of love. Dieser Ozean der Liebe. That is high, so deep, so wide, so broad. Der so, das so hoch ist und so tief, so weit und so breit. That you can't touch the bottom. Dass du den Boden gar nicht mehr berühren kannst. You're actually overwhelmed by it. Du bist überwältigt davon. That's scary. Das ist furchteinflößend oder kann sein. It's like you have to let go of the control. Du musst die Kontrolle loslassen. You know, the control, it's like, well, hang on, you know, let's not forget that I'm a flawed sinner. Lass uns jetzt mal nicht vergessen, dass ich so ein grausliger Sünder bin. And actually stepping into, you really are better than I feel like I deserve. Und wir sollen da eintreten, dass du bist wirklich besser, als ich es gedacht habe und als ich fühle. That even if my heart condemns me, I don't have to follow what my heart is saying. Und selbst wenn mein Herz mich verdammt, muss ich dem nicht folgen. I can be the just who lives by faith. Ich bin der, der gerecht ist aus Glauben. Now this isn't new to you. Das probably. Ist gar nichts Neues für euch wahrscheinlich. But it takes actively, deliberately stepping into it. Aber man muss da ganz aktiv und freiwillig eintreten. Often believers know a lot about what the Bible says. Die Leute glauben oft vieles, was die Bibel sagt. But God is looking for us to be doers of the word. Ah, aber wir sollen nicht nur das hören, was die Bibel sagt, sondern auch das tun. So he wants us to practically step into it. Also er möchte, dass wir da praktisch reintreten. So that means actually allowing him to cause your mind to be renewed. Das bedeutet, dass du zulassen musst, dass dein Denken erneuert wird, dein Verstand, dein Denken. I find I have to continuously do this. Und ich habe herausgefunden, dass ich das beständig tun muss. Even after years of preaching about the love of God. Sogar nachdem ich jahrelang schon über die Liebe Gottes gepredigt habe. I can still find myself falling into patterns and habits of continual self-criticism. Kann ich immer noch erleben, dass ich in so Selbstkritik verfalle. And the other night I felt the Lord have to adjust me again. Und neulich habe ich gespürt, dass der Herr mich da wieder auf die Spur bringen muss. And he wanted me to, I felt him challenge me, what is something you like about yourself? Er hat mich herausgefordert und hat mich gefragt, was magst du denn selber an dir? Now, I don't like these sort of conversations. Diese Art Unterhaltung gefällt mir nicht. Because I'm very afraid of falling into pride. Weil ich will ja nicht, ich habe Angst davor, in Stolz zu fallen. But you know, pride is not thinking less of yourself. Aber Stolz bedeutet auch nicht, dass du gering von like dir Chris denkst. Chris Vallotton sagt das zum Beispiel. It's just thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Wenn du dich selbst schlecht machst. So you're not self-centered. Wenn du weniger von dir denkst, als über dich nachdenkst, als wie Gott sagt. So you're not, it's not self-centered. Also es ist nicht, du bist nicht selbstzentriert. But neither is it self-depreciating. Aber es heißt auch nicht, dass du dich geringschätzt. So this habit that we all seem to often have. Und diese Gewohnheit, die wir alle oft haben. Of criticizing ourselves. Dass wir uns selbst kritisieren. Of judging ourselves. Dass wir uns richten. Of continually being negative. Dass wir konstant Negatives denken. Is going to be reflected in the way that we love other people. Und das zeigt sich dann auch in der Art und Weise, wie wir andere Menschen lieben. You're going to be critical of everybody else. Weil dann bist du nämlich auch kritisch You'll jedem anderen gegenüber. You're trying to judge everybody else. Und dann richtest du auch alle anderen Leute. And God wants you to change your mind. Und Gott möchte, dass du dein Denken da veränderst. And start thinking about yourself the way He thinks about you. Und dass du so über dich selber denkst, wie er über dich denkt. So on a really practical level, also auf einem ganz praktischen Ebene, maybe he wants you to think about something you like about yourself. Will er vielleicht, dass du über was nachdenkst, was du selber an dir magst? Wow, wow. Or if you can't do that. Aber vielleicht kommen wir da noch. That's a big step. Vielleicht ist das ein zu großer Schritt. You could start with, du kannst vielleicht mal so anfangen. God, what's something, one thing you love about me? Gott, was ist denn eine Sache, die du an mir magst? And then ask, what's something else you love about me? Und dann kannst du fragen, was ist denn noch eine andere Sache, die du an mir magst? And then, like, what would it look like if every day this month? Und wie wird's aussehen, wenn du diesen Monat jeden Tag das fragst? I was challenging our monthly partners about this yesterday. Also ich habe unsere, also die mit mir in dieser Partnerschaft sind, also diese unser Monatspartner, ich habe denen das vorgeschlagen. I gave them a challenge. Also als Herausforderung. I said, every day this month. Also jeden Tag in diesem Monat. Ask the Lord to tell you something he likes about you. Bitte den Herrn oder frag den Herrn, dass er dir eine Sache sagt, die er an dir sehr mag oder liebt. You know, you might be okay finding one thing. Vielleicht ist es leicht, dass du eine Sache findest. Or two things. Oder vielleicht zwei Sachen. You could probably guess maybe two things he could say. Vielleicht kannst du wirklich zwei Sachen kannst du erraten. But what if you actually believed for him to speak to you every day? Aber was ist, wenn du wirklich glaubst, dass Gott jeden Tag so zu dir spricht? Oh, I know I'm making you uncomfortable right now. Ich weiß, dass das jetzt etwas unangenehm ist für viele. Unless you are already like you know on the other side. Außer du bist schon auf der anderen Seite. But let me tell you, God wants to bring you into a freedom. Aber Gott möchte dich in eine Freiheit hineinbringen. To actually love yourself like he loves you. Dich so zu lieben, wie er dich liebt. Don't get mad at me. Werde nicht böse mit mir. If you will actually do that. Wenn du das tatsächlich machst. You're going to be very much nicer to other people. Dann wirst du auch sehr viel freundlicher anderen Menschen gegenüber sein. Because with the measure that you use against yourself, weil mit dem eigenen Maß, wie du dich selber misst, that's what you're going to love everybody else with. Mit dem Maß tust du es auch auf andere Leute anwenden. Love one another as I have loved you. Lieb die anderen so, wie ich dich geliebt habe. I love one another as you love yourself. Und lieb die anderen so, wie du dich selbst liebst. That's what it says. Das steht hier im Wort. You shall love your neighbor as yourself. Du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst. So the level that you choose to go to in this, und den Level oder die Ebene, die du dir da aussuchst, wie weit willst du gehen? Is the cap on which you put your ability to love anybody else. Das ist dann praktisch der Boden oder der Level, mit dem du dann alle anderen auch lieben kannst. Praise the Lord. Preis dem Herrn. Now this is really important if you want to move in the spiritual gifts. Wenn du in den geistlichen Gaben gehen möchtest, ist das sehr wichtig. You know, we're supposed to prophesy out of the love of God. Wir sollen prophezeien und zwar aus der Liebe Gottes heraus. But if you get a prophet that hasn't learned to know and believe the love he has for God has for them, aber wenn du einem Prophet begegnest, der das nicht gelernt hat, was für eine Liebe Gott für die Menschen hat, you're gonna get an angry, nasty prophet. Dann kriegst du so eine zornige Prophetie. You know, if honestly, if you believe all that God ever wants to say to you is a correction, weil wenn du wirklich denkst, dass alles, was Gott dir jemals sagen will, immer nur Korrektur ist, then all you're ever going to be believing to receive as a word for someone else is a correction. Dann wirst du auch so in der Richtung prophezeien. Alles, was du raus prophezeist, ist dann Korrektur an der anderen Person. It's true. Es ist wahr. Judgment causes people to put up walls to protect themselves. Und dieser Richtgeist verursacht, dass die Menschen Mauern aufbauen, um sich zu schützen. And it's very hard to reach a walled city. Und es ist sehr schwer, eine ummauerte Stadt zu erreichen. So if we think that prophecy is just meant to be seeing all the faults in the church, wenn wir denken, dass Prophetie nur dazu da ist, dass man alles Falsche in der Gemeinde aufdeckt, that a real prophetic word shouldn't not have a correction in there somewhere. Und irgendwo muss doch eine Korrektur drin sein in einem echten prophetischen Wort. Then you have the wrong perception of what your father's like. Und dann hast du denn die falsche Vorstellung davon, wie dein Vater ist. Of course God can bring a correction. Natürlich kann Gott auch Korrektur bringen. Just like any parent. Genau wie jedes Elternteil. But if we think that every time he speaks he wants to bring a correction. Aber wenn wir denken, dass jedes Mal, wenn er spricht, er Korrektur bringen will. People are going to put walls up. Dann werden die Leute ihre Mauern aufbauen. And you're not going to be able to reach them. Und du wirst sie nicht erreichen können. You're going to make them not want to talk to you. Weil sie wollen dann nicht, dass du mit ihnen redest. Prophecy is meant to edify, exhort and comfort. Weil Prophetie ist dazu da, um aufzubauen, zu ermutigen und Comfort, trösten. Healing is meant to be words of healing, and the healing gifts are meant to be an expression of God's love. Und Worte der Heilung und die Heilungsgaben sollen Ausdruck sein von der Liebe Gottes. Words of knowledge are meant to be an expression of God's love. Und Worte der Erkenntnis sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. But until we get this knowing and believing the love God has for us, right? Aber bis wir das in unserem Leben wirklich klar haben, die Liebe, die Gott für uns hat. The spiritual gifts are going to be dangerous weapons in our hands. Dann sind die geistlichen Gaben gefährliche Waffen in unserer Hand. And God wants to release a greater level of glory. Und Gott möchte ein größeres Maß an Herrlichkeit freisetzen. Power like we've never seen before. Kraft, die wir noch nie gesehen haben. But in order to be able to receive that and use that to demonstrate his glory. Aber damit wir das empfangen können, um seine Herrlichkeit widerspiegeln zu können. We've got to get this very first basic thing more solidly in place. Da müssen wir die Basis einfach stabiler gebaut haben. Because until we really learn to give ourselves to this one thing. Weil bis wir es nicht gelernt haben, uns selbst dieser einen Sache hinzugeben. To seek him and find him. Ihn zu suchen und ihn zu finden. To let him love us. Dass wir sagen ihm und er sagt uns, ich liebe with dich. That perfect love that casts out all fear. Mit dieser perfekten Liebe, die alle Furcht austreibt. That sets us free from ourselves. Die uns freisetzt von uns selbst. That speaks words of kindness and love and healing. Die Worte der Heilung und der Freundlichkeit sprechen zu uns. Until we're ready and able to receive these extravagant words of kindness. Kindness and love and affirmation. Bis wir fähig sind, diese extremen Liebesworte, freundliche Worte zu empfangen, no matter how uncomfortable you are with egal wie unangenehm dir sowas ist, sowas zu bekommen, you will not be able to be trusted with the greater glory. Gott kann dir diese größere Herrlichkeit nicht anvertrauen, bis du nicht fähig bist, das andere zu empfangen. For the greater glory will have manifestations of God. Weil diese größere Herrlichkeit hat Manifestation von Gott in sich. And it cannot come through a flawed filter of who he is. Und diese größere Herrlichkeit kann nicht fließen durch so einen Filter, der nicht widerspiegelt, wie Gott wirklich ist. Okay, I'm preaching good. Ich predige. That's true. Hakalebo hasa. The tongue of the wise brings health. So bringt der Weise Gesundheit hervor. How is God speaking to you? Wie spricht Gott zu dir? God's desire for you is to give you power and strength on the inside. Gottes Wunsch ist, dass er dir Kraft und Stärke in deinen inneren Menschen gibt. To be able to know and believe the love he has for you. Dass du die Liebe erkennen, ergreifen und glauben kannst, die er für dich hat. His love is way more than you are comfortable with. Und seine Liebe hat ein so viel größeres Ausmaß von dem, was du was für dich angenehm ist, oder? You need strength to be able to receive it. Du brauchst mehr Stärke, um mehr von seiner Liebe empfangen zu können. You need supernatural power to comprehend this love that passes knowledge. Du brauchst übernatürliche Fähigkeiten, diese übernatürliche Liebe empfangen und glauben zu können. And you need it more than one time. Und du brauchst es, musst es mehr als einmal empfangen. You need it continuously as a river that you are connected to. Du musst es beständig empfangen, so wie so ein Strom, der durch dich durchfließt. David said in Psalm 27. Im Psalm 27 sagt David, Vers 4. One thing I have desired. Eine Sache wünsche ich mir. This shall I seek. Dass ich, dass ich im Hause des Herrn bleibe, alle Tage meines Lebens. To gaze on his beauty. Dass ich an deine Schönheit anschaue. If you will give yourself to one thing. Wenn du dich einer Sache hingibst. Matthäus 7. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. And all these things will be added. Und all diese anderen Dinge werden dir hinzugegeben werden. He says, seek and I will be found by you. Er sagt, suche mich und ich werde mich von dir finden lassen. If you will give yourself, wenn du dich dem hingibst, every day, jeden Tag, to this one thing, diese eine Sache, to seek his face, sein Angesicht zu suchen, with an expectation that you'll find him, und mit dieser Erwartungshaltung, dass du ihn findest, you'll discover that his face is shining. Dann wirst du herausfinden, dass sein Gesicht leuchtet. Then you, when you're expecting that he's gonna wanna correct you and smack you, wenn du erwartest, dass er dir eine runterhaut, he's there going, oh, you're so lovely. Dann sagt er doch, du bist doch mein kleines. Oh, I love you so much. Ich liebe dich so sehr. I love you so much. Ich liebe dich so sehr. Oh, you have no idea how much I love you. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Man, I love you so much. Ich liebe dich so Angels, sehr. Angels, come and look how lovely he is. Engel, schaut, wie wunderschön sie ist. Wie liebevoll, wie sehr ich sie liebe. Amen. See, he's already uncomfortable. Es ist schon ein bisschen unangenehm. We're pretty much like this. Wir sind genau so, wir reagieren so. Yeah. I love you, I love ich you, liebe I love dich, you. Ich liebe dich. Yes, I love you, God. Ich liebe dich, Gott. Yeah, that's enough. Ich liebe dich. That was nice. Das war nett. He goes, no, no, no. Nein, nein. There's more. Da ist mehr. Oh. Yeah, okay. And he says, und er sagt, pray for strength. Bete für Stärke. I want to strengthen you. I pray that you would be strengthened with might in your inner being. Ich bete, dass du gestärkt wirst mit Macht, mit Kraft in deinem inneren Wesen, deinem Geistmenschen. So that you would be able to comprehend this love I have for you. Dass du in der Lage bist, diese Liebe zu ergreifen, die ich für dich habe. So that you could be filled to overflowing, dass du bis zum Überfluss gefüllt sein kannst, with all the fullness of God, mit der ganzen Fülle Gottes. That is way outside of your comfort zone. Das ist sehr viel, geht sehr viel mehr über deine Komfortzone hinaus. It's way more than you're emotionally comfortable with. Es ist sehr viel mehr, als dir emotional angenehm ist. It's way more than you're physically able to handle. Und es ist sehr viel mehr, als du körperlich ertragen kannst. It's way more than you can intellectually understand. Und es ist sehr viel mehr, als du mit deinem Intellekt verstehen kannst. It's beyond your capacity to grasp. Es geht über deine Fähigkeiten, das zu ergreifen, hinaus. Yet he says, if you will ask, aber er sagt, wenn du bittest, I'll give you strength, dann gebe ich dir Stärke, to be able to handle it, damit du das mit dem umgehen kannst. Oh, it's so glorious. And you think, why are you so happy? Und warum bist du so glücklich? He makes his face shine on me. Er lässt sein Angesicht leuchten über mir. I come to him feeling like a hypocrite. Ich komme zu ihm, ich fühle mich wie ein Heuchler. And he's there going, oh, I love you. Und er sagt, ich liebe dich. Oh, I love you. Ich liebe dich. He releases his peace. Und er setzt seinen Frieden frei. He invites us into his emotion. Und er lädt uns in seine Emotionen ein. peace with God is not just fear under control. Und Friede bei Gott bedeutet nicht, dass du die Furcht einfach unter Kontrolle hast. It's actually allowing him to pull you out of yourself and into the ocean of his heart. Es ist eigentlich so, dass du erlaubst, dass er dich aus dir selber rausnimmt und er setzt dich in den Ozean seiner Liebe hinein. Oh, what does that feel like? Ganz schön. Wie fühlt sich das an? Out of that place, von dem Ort, you can prophesy. Da kannst du heraus prophezeien. You can heal the sick. Du kannst die Kranken heilen. Du kannst die Toten auferwecken. Und du kannst den Sturm gebieten. It's not out of an intellectual understanding of God's love. Dann geht's nicht mehr um ein intellektuelles Verständnis von Gottes peace. Liebe oder von seinem Frieden. It's out of actually giving yourself, letting go and letting him. Du gibst dich hin with the ocean of his love. Du gibst dich hin und du lässt ihn dich umgeben mit dem Ozean seiner Liebe. Oh God, please help them get it. Please help them get bitte it. Bitte hilf, dass sie's schnappen. Because if you get this, you get everything. Wenn du das ergreifen kannst, dann hast du alles. Seeking first the kingdom of God is not about you and your great effort. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Da geht es nicht um deine großen Werke, um deine Anstrengungen. He wants you to see his face. Er möchte, dass du sein Gesicht siehst. And see that his eyes are so full of love for you. Und er möchte, dass du siehst, dass seine Augen so voller Liebe sind für dich. Let you get overwhelmed. Dass du überwältigt bist. And then when you get overwhelmed, he wants to give you more. Und wenn du überwältigt bist, dann möchte er dir mehr geben. Er will dir noch mehr geben. Until you are overflowing with all the fullness of God. Bis du überfließt mit der ganzen Fülle Gottes. Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above. Zu ihm, der fähig ist, mehr zu tun, als du dir ergreifen, erdenken und erträumen kannst. That's the result. Das ist das Resultat. Halleluja. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Praise the Lord. Preist dem Herrn. Now there's people here you really need for the Lord to show you his great love. Das gibt's Menschen, die brauchen das wirklich, dass Gott dir seine große Liebe zeigt. Actually, you might be wondering who that is. Du fragst dich vielleicht, wer ist das denn? It's you. Das bist du. You need. Du brauchst es. This love. Seine Liebe. Yeah, you do. Ja. Especially if you don't think you do. Besonders wenn du es nicht glaubst. There is much more for you. Da ist noch mehr für dich. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Before we begin to pray. Bevor wir anfangen zu beten. I'm an evangelist. Ich bin Evangelist. I want to know. Ich möchte wissen. If there's anyone here. Gibt's da hier jemand? You have never had that relationship with God I'm talking about. Du hattest noch nie diese Beziehung mit Gott, von der ich gesprochen habe. Now, a lot of people believe in God. Viele Menschen glauben an Gott. But it's another thing to even the devil believes in God. Aber selbst der Teufel glaubt an Gott. And he's not saved. Und ist nicht errettet. Believing in God's existence isn't what brings us into eternity. An die Existenz Gottes zu glauben bringt uns nicht in die Ewigkeit. It's actually humbling ourselves and receiving what we can have no part in earning. Und es geht darum, dass wir uns selbst demütigen und was empfangen, was man nicht machen können. Just getting honest with God. Wir müssen ganz ehrlich werden mit Gott. Saying, Lord, I need you. Wir müssen sagen, Gott, ich brauche dich. I want you to be my Lord. Ich möchte, dass du mein Herr bist. I want to be honest with you. Ich möchte ehrlich sein mit dir. And I want you to come into my life. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Be my Lord. Dass du mein Herr bist. Be my Savior. Mein Erlöser. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to yield my sin and receive your grace. Ich möchte meine Sünde dir geben und ich möchte deine Gnade empfangen. Before we begin to pray. Bevor wir jetzt beten. If you're here and you know in your heart you need to get your life right with God. Wenn du hier bist und du weißt in deinem Herzen, du musst dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. You want to receive him as savior. Du möchtest ihn als Erlöser annehmen. I want to pray for you first. Dann möchte ich zuallererst für dich beten. Is there anyone here who says yes, that's me? Gibt es jemand, der sagt, das bin ich? I want to receive Jesus. Ich möchte Jesus als mein Erlöser annehmen. I want to pray for you. Is there anyone here? Gibt es jemand, auf den das zutrifft? Just lift your hand if that's you. Dann heb deine Hand. I know this is a Christian conference. Ich weiß, das ist eine christliche Konferenz. But you know, God is looking for your honesty. Aber Gott schaut nach deiner Ehrlichkeit. So that he can help you. Damit er dir helfen kann. Is anyone here who says, "Yeah, I know I'm not. I don't have peace with God. I'm not walking in relationship with God." Gibt es jemand, der sagt, ich habe den Frieden mit Gott noch nicht, weil ich bin nicht in dieser Beziehung mit Gott? If that's you, I want you just to pray and get honest with him. Wenn das du bist, dann möchte ich, dass du betest und dass du ehrlich bist mit Gott. And just honestly tell him, "Lord, have mercy on me." Und sag ihm ehrlich, Gott, erbarme dich meiner. I receive your grace. Ich empfange deine Gnade. And he'll give you power. Und er wird dir Kraft geben, to receive his grace, seine Gnade zu empfangen, his eternal life, sein ewiges Leben. Father, I thank you for everyone here. Vater, ich danke dir für jeden hier. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. And if you're one of those, you're resonating with what I was talking about. Und wenn das in deinem Herzen widerhallt, über das ich gesprochen habe, the dialogue in your internal. Your internal dialogue, dein interner Dialog in deinem Hirn, is continually self-critical. Und er ist beständig selbstkritisch. Now, I grew up without very much affirmation at all in my life. Ich bin damit aufgewachsen, also. And mostly only criticism. Also ich habe selten was Gutes gehört, meistens Kritik. Or correction. Oder Korrektur. Not only, but nicht nur, aber largely. Aber zum großen Teil. And so my thinking was messed. So war mein Denken da irgendwie ein bisschen verkümmert. But even if you had a good childhood. Aber selbst wenn du eine gute Kindheit hattest. We can still have this mentality that God that it's we shouldn't ever feel good about ourselves. Aber dann können wir trotzdem die Mentalität haben, dass wir immer denken, wir sollten nicht zu gut über uns denken. God wants to break that. Gott möchte es zerbrechen. So that you can enter into the freedom of his love for you. Dass du in die Freiheit seiner Liebe für dich eintreten kannst. So that you can step into the greater glory. Dass du in die größere Herrlichkeit eintreten kannst. Free from yourself. Frei von dir selbst. Free from the fears that hold you and bind you. Frei von dieser Furcht, die dich hält und bindet. If you are feeling that, I want you just to lift your hands to the Lord. Wenn du das empfindest, dann möchte ich, dass du dem Herrn gegen die Hände hochhebst. And say, "Help, Lord." Und sag, hilf, Herr, hilf mir. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Father, I ask that you would come. Vater, komm. Begin to speak to them. Beginn mit deinem zu sprechen. Lord, I thank you and I ask you for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Vater, ich bitte dich um den Geist der Erkenntnis und der Weisheit, dass du dich ihnen offenbarst. To light up the eyes of their heart. Dass du die Augen ihres Herzens erleuchtest. To really genuinely find you and feel you. Dass sie dich wirklich finden und spüren können. To enter into the emotion of your heart about them. Dass sie eintreten können in die Emotionen, die du über sie hast. The Bible says he rejoices over us with singing. Die Bibel sagt, er erfreut sich über uns mit Singen. As you lie down tonight to go to sleep. Wenn du heute Abend dich hinlegst, wenn du schlafen gehst. Say your prayers. Sag deine Gebete. God is rejoicing over you with singing. Gott freut sich über dich mit Singen, Zephania 3:17. He's longing to break through the limitations that you've placed on him. Er möchte durchbrechen durch die Begrenzungen, die du aufgestellt hast. He wants to crack through the fear. Er möchte durch die Furcht hindurchbrechen. He wants to crack through the self-criticism. Er möchte durch die Selbstkritik hindurchtreffen. And he wants to pull you out of yourself into himself. Er möchte dich aus der Selbst herausziehen und in sich hinein. He wants to give you the freedom to enter into the peace of his heart. Er möchte dir die Freiheit geben, dass du eintreten kannst in den Frieden seines Herzens. His feeling toward you. Dass die Gefühle, die er für dich hat. The truth that he has no record of wrong against you. Die Wahrheit, dass er dessen nichts dir vorwirft, hat nichts aufgeschrieben, was er dir ständig vorwirft. Having confessed your sin, believing that he is faithful and just to forgive you and cleanse you from all. Wenn du deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht und er reinigt dich von jeder Missetat und von allen Sünden. Believing that he says your sins and your wicked deeds I will remember no more. Und glaube, dass er sagt, und deine Sünden und deine finsteren Taten, die, an die will ich mich nicht mehr erinnern. He wants to set you free from the fear that one day you're really gonna have to pay for all your sin. Und er möchte dich freisetzen von der Furcht, dass du denkst, oh, eines Tages werde ich doch bezahlen müssen für all die Schuld. He wants to give you grace. Er will dir Gnade geben. Undeserved. Gnade, die du nicht verdienen kannst. Way better than your emotions or your heart wants to allow you to receive. Viel besser als wie dein Herz sich erlaubt es zu fühlen. Even if your heart condemns you, he's greater than your heart. Und selbst wenn dein Herz dich verdammt, ist er größer als dein Herz. He loves you, he loves you, he loves you. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Halleluja. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Let's sing for a minute. Thank you, Jesus. Go. He left your throne behind. Du lässt deinen Thron hinter dir. With me on your mind. Du hast mich im Sinn. I knew my weakness. Und in meiner Schwäche you became my strength. Wurdest du meine Stärke. Du sahst mich in meiner Sünde. Um mich herum tot. Hast du auf dich genommen. Du hast die große Schuld bezahlt. Ich liebe dich, Jesus. Aber du liebst mich noch mehr. Love like you love me. Dich zu lieben, wie du mich liebst. Is all I'm living for. Dafür lebe ich. They can call me crazy. Sie können mich für verrückt halten. But it's you that I adore. Aber dich bete ich an. I love you, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. But you love me more. Aber du liebst mich noch mehr. Over here in front of my hand. Da sitzt jemand. feel like there's a man. Das ist ein Mann. You've got a like a very bad pain. Du hast sehr große Schmerzen. Nerve pain in the lower back. Im unteren Rücken. Who's that? Wer ist das? Let me see you. Kannst du mal deine Hand hochheben? Is there someone over here in your lower back? Hast du da Schmerzen im unteren Rücken? Yeah. Okay. Come here. Let Komm me pray nach vorne. For you. Lass mich für dich beten. I love this song. Ich liebe das Lied. Sing it again. Lass es uns nochmal singen. Hallelujah. Father, I thank you for your grace. Papa, we love you. All my brokenness. Come, Holy Spirit. You weren't defeated because you conquered them. Stepping into a new season. Ich höre, wie der Herr sagt, dass du in eine neue Zeit eintrittst. It's the Lord says is greater favor than you are going to be comfortable with. Der Herr sagt, da ist größere Gunst für dich, als wie dir es angenehm ist. He's making a way for you where there seems to be no way. Und er macht einen Weg für dich, wo es scheinbar keinen Weg gibt. For his determined blessing towards you. Weil er ist, also er will dich unbedingt segnen. He's blessing you. Und er segnet dich. He's favoring you. Er gibt dir seine Gunst. I see God bringing financial favor. Ich sehe, dass der Herr auch finanzielle Gunst gibt. Blessing. Finanziellen Segen. He wants you to enlarge your heart. Und erweitere dein Herz. Your capacity to receive. Deine Fähigkeit empfangen zu können. Because God delights to bless you. Weil der Herr dem gefällt es, dich zu segnen. And it's gonna flow through you. Und er wird durch dich hindurchfließen. And Father, I thank you that you are opening a door that has been irritatingly shut. Und der Herr, du öffnest dann eine Tür, die irgendwann mal geschlossen wurde, aber nicht gut. And there's a supernatural peace that he's giving you right now. Und der Herr gibt dir jetzt einen übernatürlichen Frieden. It's going to cause you to step into this place where those things that used to irritate and limit you are no longer an issue. Und die Dinge, die dich immer so in Angst, also die dich geärgert haben, die werden dich nicht mehr länger ärgern. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I think this is going to be my new favorite song. Das wird mein neues Lieblingslied. Did you write that? Oh my goodness. I love you, Jesus. But you love me. Oh, yay. Wow, wow, wow. To love like you love me is all I'm living for. I can't be crazy. It's you that I adore. Wow, wow, wow, wow. I love you, Jesus. But you love me more. Have you recorded that? No. Man, you need to. Yeah, I've never sang it. Just, oh. Also, this is relatively fresh. Is it like fresh? Yeah. I need this song. Ich brauche das unbedingt. It's been sitting around for about 3-4 years. To record it, even if it's just for aufnehmen, me. Wenn du es nur für mich aufnimmst. I need this song. Ich brauche das Lied. Wow. That's revelation. Das ist Offenbarung. It's delicious. Es ist einfach köstlich. You have to record this place. Du musst es bitte aufnehmen. Halleluja. Ula kashanda. Wow. I feel like there's someone up here toward the back. You've got a problem in your neck. Und da sitzt jemand gegen hinten und der hat Probleme im Nacken. And if you begin to move your neck now, und wenn du jetzt mal deinen Nacken bewegst, you'll discover God's healing you. Dann stellst du fest, dass Gott dich gerade jetzt heilt. Who's that? You just move it now. Hey, healed in the name of Jesus. Geheilt im Namen Jesus. Hooray, Buhrakapa. Hooray, praise the Lord. Be Preist healed. Dem Herrn. Okay, move your neck. Beweg mal dein. Remember, we talked about this. Even if you've got it somewhere else, you can do it. You can just take it. Wir haben da das wie das Zeugnis von der Dame mit der Rotationsmanschette da. Because his love is so high, so wide, so deep. Seine Liebe ist so hoch, so weit, so breit, so lang. This is fun. Hallelujah. Hallelujah. All right. Over here that you needed your neck healed. Wer von euch braucht Heilung für seinen Nacken? Okay, move your neck. Move it around. Here now. Hooray, be healed. Sei geheilt. Okay. Give me a wave if you feel like the pain's gone or the healing's come. Denk mal, there. Wenn du spürst, dass Heilung gekommen ist, dass der Schmerz weg ist, just give me a wave. Dann kannst du mal dein Arm heben und mir zuwinken. Who are the people that had the problem with the neck? Wer waren die Leute, die Nackenschmerzen hatten? Okay. All right. Praise you, Jesus. Preis dich, Jesus. Who's going to get healed? Wer ist geheilt worden? Who of these ones is going to get healed? Wer hat Heilung bekommen? Good. All right. You can come. Du darfst nach vorne kommen. Yeah. I'm happy for you. Ich bin sehr froh. Ich freue mich für dich. I love you, Jesus. Is there any pain? Es war so ein Knacken. Es hat immer kracht. Okay. Kracht. It made a sound. Kracht. It made a sound like. Is good? Is good? Papa. 40 years. What was wrong with your neck? Was war denn? Morbus Scheuermann. English. It's a diagnosis. I'm not very good at. Okay. Kennt jemand englische Diagnose okay. Für Morbus Scheuermann? English. Forget it. Okay. No diagnosis. But so for 40 years you had a problem with your neck. Could you tell now if you're healed? There is a little tension here. Yes. There is a little tension. Come da here. Ist noch ein bisschen Spannung. Tension here, but the rest is. Jesus, I love you. I so Abba. All right. Oh, this helps. Okay. All right. Oh, okay. Papa, tell me your first name. Roland. Thank you for Roland, Lord. Danke für Roland, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Do you have a family at all? Like any children or anything? Hast du Kinder? Yeah. Do you have a son? Hast du einen Sohn? Yeah. Zwei Söhne? I saw God touching your heart. Ich habe gesehen, wie der Herr dein Herz berührt. And then he was going through your heart and touching your son. Und dann ist er durch dein Herz, hat er ihn durch zu seinem Sohn hin berührt. And I heard the Lord say, ich höre, dass der Herr sagt, I'm taking care of all of it. Ich kümmere mich um alle, um beide. Thank you, Lord. Hallelujah. Hooray. Praise the Lord. I love you, Jesus. But you love me more. To love like you love me is all. It's you that I adore. I love you, Jesus. You love me more. Where's our fellow with the back that we prayed for? Wo ist der junge Mann, für den wir gerade gebetet haben, im unteren Rücken? Where did he go? Can you check your back out now? Kannst du mal deinen Rücken testen? How's it feel? The pain is gone? Let's give God glory, hey? Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yay! Hooray! Yeah, actually, someone else too over here, you're getting a healing in your shoulder. Da bekommt gerade jemand eine Heilung in der Schulter. Who's that? Wer ist das? Right over here. Gerade hier. Yeah? Healed. Hooray! Geheilt. Heil. Praise the Lord. That's great. Happy for you. Großartig, ich freue mich Thank für you, euch. Jesus. Danke, Jesus. Praise the Lord. There is so much freedom here. Hier ist so viel Freiheit. You can just have whatever you need. Du kannst haben, was immer du brauchst. Just take it. Nimm's. Receive it from the Lord. Empfang's vom Herrn. What do you need? Was brauchst du? He is your ever-present help in time of need. Er ist deine immerwährende Hilfe in Zeiten der Not. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. You meet that need right now in the name of Jesus. Du wirst dieser Not begegnen gerade jetzt. Healing in Jesus. Heilung in Jesu Namen. There's a lady over here somewhere. Da ist eine Frau hier. I'm not sure exactly what I'm seeing. Ich weiß nicht ganz genau, was ich da sehe. Maybe it's like you've been having. I'm seeing maybe like maybe it's diverticulitis or some problem with the intestine. Also it geht irgendwie so Verdauungstrakt. Or the Divertikel. The bowel. Also oder den Darm. Some sort of yeah, like there's a. A problem with a section of the bowel that just. Das ist, gibt's ein Problem im Darmbereich. Recurring problems. Yeah. Das wiederkehrende. So ich bin so begeistert für You're dich. Going to be healed. Du wirst geheilt werden. Come here, come komm, here, come komm, here, komm, here. Komm, komm. Oh, someone come really fast behind her, like really fast. Es ist wirklich. Hey, hey, hey, hey. All right. Praise the Lord. Jesus, we love you, we love you, we Jesus, love wir lieben dich. But you love us Aber du liebst uns noch mehr. Oh, I just love this song. Ich liebe dieses Lied. Who is the person that got healed of the shoulder over there? Wer ist die Person, wo die Schulter geheilt wurde? Maybe shoulder around. Vielleicht kannst shy. Du mal einfach testen, wie es geht. How's it feeling? Wie fühlt sich's an, deine Schulter? Any change? Irgendeine Veränderung? The There's two of you, one in front of the other. Come on. Da sind zwei hintereinander, die haben beide Schulter. Aba Jesu. Hey, you know, this isn't a healing meeting. Es ist keine. Es ist eigentlich keine Heilungsveranstaltung. But God is a healer. Aber Gott ist ein Heiler. So you can get healed. Also kannst du geheilt werden. Healed. Be healed in the name of Jesus. Geheilt im Namen Jesus. You know, sometimes it's easier to get healed when there's not a healing meeting. Und manchmal ist es leichter, geheilt zu werden, wenn es keine Heilungsveranstaltung ist. Because you're not so focused on trying to get healed. Weil dann bist du nicht so verkrampft um deine Heilung. Just let him love you. Lass ihn einfach dich lieben. The healing is coming. Someone else over there is also getting healed of their shoulder now. In der Schulter geheilt. In the name of Jesus, over here, right in front of my hand. Where are you? Jetzt da, wo meine Hand hin zeigt. Wo bist du? You need a healing in your shoulder, right there. Du brauchst auch eine Schulterheilung. Who is it? Yeah. Hooray! Lift up your shoulder. Du kannst mal deine Schulter bewegen. Hey, you can come too. Come du darfst auch nach vorne kommen. Come. Yeah. How exciting! Ich bin begeistert. Hello. Lift up your arms to the Lord like you're getting a present. Heb mal deine Hände zum Herrn, als wenn er dir ein Geschenk gibt. Vater, danke. Thank you. Danke. Hooray. Now, in the name of Jesus. You better come forward. Könnt ihr mal eure Schultern bewegen? Lift them. Yeah. Pastor Gail, let's just do this together. It's fun. There's presence of God here. Just touch her. There you go. That's good. Hooray. We love you. Jesus, wir lieben dich. This lady up in the balcony right in front of me. Die Frau, die da oben auf der Empore sitzt, da direkt vor mir. You're having a cuddle. Du bist gerade in Umarmung mit deinem Schatz. There is so much grace for you. So viel Gnade für dich. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. I just feel like God wants you to enter into a revelation of the extravagance of His grace. Gott möchte, dass ihr in diese Offenbarung eintretet, diese Extravaganz seiner Gnade. That überschwänglich. He's going to bring you into such a place of joy and peace. Er bringt dich an so einen Ort der Freude und des Friedens. There's joy and peace for you in believing. Da ist Freude und Frieden, wenn du das empfangen kannst im Glauben. Because God's seen your childlike faith. Weil Gott sieht deinen kindlichen Glauben. And He wants to fill you afresh. Und er möchte dich frisch füllen, von neuem füllen. Because He's going to flow through you. Er wird durch dich fließen. With words of glorious healing and encouragement for people. Mit Worten der Ermutigung und der Heilung, die du für Menschen hast. You're going to speak words of life. Du wirst Worte des Lebens sprechen. You're going to overflow with the joy of the Lord. Du wirst überfließen mit der Freude des Herrn. and people are going to experience and feel the presence of God. Und die Menschen werden die Gegenwart Gottes spüren und erleben. So Lord, I bless this one. Herr, ich segne die Frau, diese Frau. He loves you more than you feel like you deserve. Er liebt dich mehr, als du das Gefühl hast, dass du verdient hättest. His love for you, his grace for you is much more extravagant than you've ever really let yourself believe. Seine Liebe und ist einfach so viel extravaganter und größer, als wie das du es zugelassen hast bisher. Yeah, I feel like he's really giving you an enlarged capacity to believe the love he has for you. Und er gibt dir ein größeres Befähigung, die Liebe zu empfangen, die er für dich hat. And it's going to be such a blessing to your family. Es wird so ein Segen sein für deine Familie. It's going to be a blessing to everyone around you. Ein Segen für alle um dich herum. He wants to give you permission. Er möchte dir die Erlaubnis geben, to really give yourself to receiving his love. Dich wirklich dahin zu geben, seine Liebe zu empfangen. Yeah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. You sat down already. Georg, hast du schon hingesetzt? You know, the Lord showed me glory life. Sorry. The Lord showed me glory life. Der hat mir glory life gezeigt. It's like a street sign. Es ist so wie so ein Straßennamen. That you know says this way, this is da the street. So praktisch wie dieses Einbahnstraßenschild oder so diese Richtung bitte. And the Lord says that he is announcing in a bigger way. Und der Herr sagt, dass er auf eine größere Art und Weise das ankündigt. Where this place is. Wo dieser Ort hier ist. Where people can find glory life. Wo die Leute glory life finden können. Where people can find glory life. Dass die Leute dieses Herrlichkeitsleben finden können. Where people can find the glory and the freedom, the life of God. Und da, wo die Leute die Herrlichkeit finden, die Freiheit, das Leben Gottes. It's like people are gonna see it beyond those that have seen it before. Und die Leute werden es sehen können und mehr als wie in der Vergangenheit. Like normally, people who know. Die Leute, die wissen, die wissen's. But God says that I'm increasing your visibility. Aber der Herr sagt, dass er eure Sichtbarkeit vergrößern wird. And more people are going to see. Und mehr Leute werden sehen. And hear about. Und von euch hören. Glory life. Über von Glory life hören. In fact, he says it is a new era for you. Es ist eine neue Zeit für euch. This has not been accidentally named as a conference. Das war nicht zufällig der Name, den ihr gewählt habt für die Konferenz. You're actually stepping into a new era. Ihr tretet in eine neue Zeit, in neue Ära hinein. And God is, I see a whole new generation. Und ich sehe eine ganz neue Generation. Spreading the word. Die das Wort verbreitet. About glory life. Und auch dieses Herrlichkeitsleben. And there's a whole new, even a whole new operating system God is giving. Gott wird euch auch ein neues System der Verbreitung geben. And the Lord delights to announce it. Sorry? He delights to announce it. Und der Herr liebt es, dass er das ankündigt. Like the council putting up a sign saying the church is here. So wie es so ein Schild gibt, der sagt, die Gemeinde ist hier. This is the street sign. Das ist das Straßenzeichen. Father, I thank you. Vater, ich danke dir für dieses Zeichen. For your new era. Für die neue Ära, die neue Zeit. For the blessing. Für den Segen. Father, that your delight. Du freust dich. For enlargement. Du freust dich an der Vergrößerung. Like you've been content. Und bis jetzt war's okay. But he says there is more. Aber der Herr sagt, da gibt's mehr. God delights to enlarge you. Der Herr liebt es euch, Vergrößerung yes, zu geben. God. So we say yes. We announce glory life is here. Und wir verkünden, glory life ist hier. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Cities and towns are going to hear about glory life. Und die anderen Städte und Städte in Deutschland werden von glory life erfahren. People are going to come from different nations to come. Die Leute werden auch aus unterschiedlichen Nationen kommen. They're going to come to your conferences. Sie werden zu euren Konferenzen kommen. It's a whole new level. Es ist eine ganz neue Ebene. So Father, we say thank you in Jesus' name. Vater, wir sagen danke. Danke. Amen. Amen. Before we close tonight, bevor wir heute Abend abschließen, I sincerely want to pray for you. Ich möchte wirklich für euch beten. I want to release an impartation. Ich möchte so eine Zuteilung freisetzen. But you can just receive it where you are. Du kannst es genau an deinem Platz empfangen. I've just been with Claudia Friedson. Ich war erst mit Claudia Friedson zusammen. He was releasing an anointing from the Argentine revival. Er hat aus der argentinischen Erweckung heraus eine Salbung freigesetzt. And I just was weeping under the power of God. Und ich habe geweint unter der Kraft Gottes. But I believe God wants to release an impartation for you. Und ich glaube, dass Gott eine Zuteilung für euch freisetzen möchte. He wants to revive your heart. Er möchte euer Herz erwecken. He wants to revive the revelation of his love for you in your heart. Er möchte die Offenbarung von seiner Liebe für dich in deinem Herzen neu erwecken. And he wants to release the love of God so that he can release the greater glory. Und er möchte diese Liebe freisetzen, dass er die größere Herrlichkeit schenken kann. So Father, right now, und Vater, gerade jetzt, in the name of Jesus, in dem Namen Jesus, I ask, Lord, ich bitte dich, Vater, that you would come, komm, strengthen them with might, stärke sie mit deiner Kraft, in their inner being, in ihrem inneren Menschen, Lord, give them a revelation of you, gib ihnen Offenbarung von dir, fresh revelation of your face, frische Offenbarung von deinem Gesicht, fresh revelation of the height, the depth, the width, the breadth of your love, frische Offenbarung von der Höhe, der Tiefe, der Weite, der Breite deiner Liebe, and grace to step into greater glory, und die Gnade, in eine noch größere Herrlichkeit hineinzutreten. In Jesus' name. Jetzt in Jesu Namen. Today. Heute, in Jesus' name. In Jesu Namen. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Lord, break open the limitations. Zerbrich die Begrenzungen. Open up the gates. Öffne die Toren. Open up the gates. Öffne die Toren. Open up the gates. Öffne die Toren. For the King of Glory is coming. Denn der König der Herrlichkeit zieht ein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Wow. Oh. Wow. Wow. Bist du unter der Impartation? Wir sind unter der Zuteilung. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. But you love us more. Hallelujah. Herr, wir lieben dich, aber du liebst uns noch mehr. Wow. Das musst du auch mal tief reinlassen. Also immer wenn du sagst, Herr, ich liebe dich, dann hörst du im Hintergrund, ich liebe dich noch mehr. Das musst du genießen, ne? Komm, sag nochmal, Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Und hör seine Stimme. Aber ich liebe dich mehr. Ich liebe dich mehr. Du kannst ihn im Lieben nicht übertreffen. Halleluja. Du kannst ihn im Lieben nicht übertreffen. Oh, we love you, Jesus. But you love us more. Oh, glory. Glory. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Oh, da passiert Befreiung gerade hier im Raum. Während der Heilige Geist wirklich über die Reihen geht, da passiert Befreiung. Befreiung von Traumata der Vergangenheit. Befreiung von Missbrauch. Befreiung von Enttäuschungen. Oh, Befreiung von Ängsten. Seine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Du liebst uns mehr. Oh, immer noch mehr. Und noch ein bisschen mehr. Und dann, wenn du denkst, du hast schon alles aufgenommen, was du aufnehmen konntest, dann sagt er zu dir, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Oh, erfüll dein Becher. Nicht nur voll, sondern überfließend, überfließend, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Sing es mal deinen Nachbarn zu, komm, sag ihm mal. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Darf's noch ein bisschen mehr sein? Nur ein klein bisschen mehr. Ein klein bisschen mehr. Und auch für dich über Livestream ein klein bisschen mehr. Ein klein bisschen mehr. Ein klein bisschen mehr. Jesus. Oh, Jesus. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Oh, komm noch mehr, Heiliger Geist. Blase in unserer Mitte. Blase in uns. Oh, we love you, Jesus. God, you love us more. Jesus, oh, wir genießen deine Gegenwart. Wir genießen deine Liebe. Oh, Jesus. Noch ein bisschen mehr. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Oh. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, Halleluja. Wow. Na, aus dieser Liebe heraus. Also wollen wir ihm jetzt noch geben, weil auch beim Geben gilt, Herr, wir geben dir etwas, aber du gibst uns mehr. Halleluja. Amen. So. Wir geben dir, was uns der Heilige Geist zeigt, aber du gibst uns immer mehr. Er ist nicht zu übertreffen im Geben. Halleluja. Also, fühl dich frei. Wir geben dir Eimer durch. Hier vor Ort, du kannst in bar geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt. Du gibst ihm, aber er gibt dir mehr. Wenn du über Livestream zuschaust, dir werden Infos eingeblendet, sodass du auch mitgeben kannst. Entweder per Überweisung oder per PayPal oder per Kreditkarte. Halleluja. Oh, Glory. Wow. Gib dir einmal durch. Gib dir einmal durch. Ja. Halleluja. Ich glaube, du wirst heute sehr gut schlafen. Vielleicht nicht sofort, weil du noch ein bisschen betrunken bist. Morgen um 10.30 Uhr machen wir weiter. Sei pünktlich da. Denn wir starten pünktlich. Heute hat er dir schon was gegeben, aber morgen gibt er dir noch mehr. Halleluja.